können auch so viel bedeuten. Denn wer sie spielt, hat doch ein Lied. Aha, das war schon zu allen Zeiten so. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. So sang mein Mann die halbe Welt. Lieder der Nacht für uns gemacht. Aha, sie sagen, was wir beide fühlen. Du spürst sofort, ohne Antwort. Aha, was ich dir und dann noch Fly, Robin, Fly. Da fällt mir ein, wie wunderbar doch alles war am ersten Tag mit uns.